Kundgabe 5122. Empfangen durch Bertha Dudder am 2.5.1951. Evangelium verbreiten ist ein Werk der Barmherzigkeit. Ihr habt ein großes Arbeitsfeld, wollet ihr für mich tätig sein. Denn ihr lebet mitten unter Menschen, die mir zum Teil ganz abgewandt, zum Teil aber so gleichgültig und glaubensschwach sind, dass es Not tut, rechte Vertreter meiner Lehre unter sie zu senden, deren Worte Einfluss haben können, wo der Wille noch gut ist. Es ist eine riesengroße Arbeit zu leisten und nur wenig Erfolg wird zu verzeichnen sein. Dennoch soll nichts unversucht bleiben, um jene zu retten, denn so wie sie in ihrer Einstellung, in ihrer Glaubenslosigkeit oder Gleichgültigkeit verharren, sinken sie noch tiefer ab und gehören am Ende zu denen, die verloren gehen für ewige Zeiten. Es ist ein großes Werk der Barmherzigkeit, ihnen zu helfen, ihre Wandlung zu erstreben und in ihnen durch Beispiel und gute Lehren den Antrieb zur Seelenarbeit zu erwecken. Denn es ist geistige Finsternis unter den Menschen und sie wissen nichts. Die Wahrheit ist ihnen fern und wird zum Teil verhindert durch irrige Lehren. Und so ist der Mensch nur noch weltlich gesinnt und seiner eigentlichen Ehrenaufgabe gedenket er nicht. Das Arbeitsfeld ist groß, denn immer seid ihr von Menschen umgeben, die eure Hilfe benötigen. Und jede Tätigkeit zieht ihren Segen nach sich, selbst wenn der Erfolg nicht sichtbar ist. Die kommende Notzeit wird dazu beitragen, dass eurer Reden gedacht wird. Und darum solltet ihr nicht versäumen, sie auf die kommende Notzeit aufmerksam zu machen, ihnen das nahe Ende vor Augen stellen, die Gefahr, in der sie schweben, und meine übergroße Liebe erwähnen, die diese Gefahr von ihnen abwenden möchte. Doch dazu des Willens der Menschen benötigt. Ihr werdet wohl oft Abwehr erfahren, doch das soll euch nicht entmutigen, immer wieder meiner Lehre Erwähnung zu tun und mein Geistwirken an euch herauszustellen, auf dass sie nachdenklich werden und der Samen, den ihr ausstreut, doch nicht auf ganz steinigen Boden falle. Ihr sollet fleißige Arbeiter sein in meinem Weinberg und eure Arbeit nicht lau oder gleichgültig verrichten. Denn es eilet die Zeit, und der Tag, wo ihr noch arbeiten könnet, ist bald vorüber. Ihm folget die Nacht, wo jede Arbeit unmöglich ist. Darum nützet jede Gelegenheit, um mich und mein Reich den Mitmenschen zuzuführen. Lehret sie die Liebe, die auch den lebendigen Glauben zeitigt. Erkläret ihnen ihren Erdenlebenszweck und ermahnet sie, in Verbindung zu treten mit ihrem Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Ermahnet sie, das rechte Kindesverhältnis herzustellen und mich im Gebet anzurufen, um Gnade und Kraft. Und zögert nicht, ihnen das nahe Ende anzukündigen. Denn sie sollen wissen, was ihnen bevorsteht, wenn sie es auch nicht glauben wollen. Die kommende Zeit wird ihnen den Beweis bringen, dass ihr recht geredet habt. Und so wird ihnen manches wieder ins Gedächtnis kommen und je nach ihrem Willen ihre Herzen berühren. Und der Erfolg wird nicht ausbleiben, denn die Not ist groß. Und also ist auch Hilfe dringend erforderlich, die ihr ihnen in meinem Namen bringen sollet, auf dass noch viele gerettet werden, ehe das Ende kommt. Amen.